an, Prinzessin. Annalenas Augen fangen an zu leuchten. Sie macht sich bereit, während Zofe Ida auf der Bühne immer noch mit dem Räuberhauptmann verhandelt. Jo ergreift das Wort. Liebe Kunigunde, so schön das alles ist, wenn ich ehrlich bin, ich brauche die Sachen nicht. Ich schlag vor, ich lasse die Burg in Ruhe und ihr schenkt mir ein Rendezvous. Na, wie wäre das? Jetzt ist Ida wirklich verwirrt. War das nur eine weitere Improvisation? Oder hat Jo sie eben wirklich auf ein Rendezvous eingeladen? Bevor sie reagieren kann, reißt Kurfürst Benny sie aus ihren Gedanken. Oh Gott, bitte lass mich leben. Ich bin ein Mann von Ehre, man kann über alles reden. Ich schlag vor, ich werde von euch verschont und ihr werdet mit Gold belohnt. Behaltet euren Plunder, behaltet euer Gold. Deine Burg wollte ich haben, Mann, was soll ich mit dem Zeug? Du und Adelheid, ergreift bis da die Flucht. Sonst komm ich morgen wieder und hau alles kaputt. Endlich geht das Stück weiter. Das Publikum scheint den Kindern die lange Improvisationseinlage nicht übel genommen zu haben und ist voll dabei. Dann wird es einen Moment dunkel. Nur noch ein einzelner Scheinwerfer brennt. Annalenas großer Auftritt kommt. Es fühlt sich an in meinem armen Herz. Es trifft auch mich ihr Schwert, wenn ich ihre Klingen höre. Als ob der Kampf nicht vor dem Tore herrscht. Als ob er in mir wär und droht mich zu zerstören. Ich würde so gerne tauschen, Diadem gegen Helm. Ich will kämpfen da draußen, statt mit mir selbst. Alle sind ergriffen. Die Freunde, die magischen Tiere, das Publikum, sogar Helene kann den Blick nicht abwenden. Finja und Katinka machen sich etwas Sorgen. Hey, geht's dir gut? Warum singt jetzt sie und nicht du? Halte doch die Klappe. Wo wart ihr, als ich ins Loch gefallen bin? Tolle Freundinnen. Wow, wow, kann mich irgendjemand hören? Durch das Chaos und den Lärm. Verdammt, ich fühle mich so alleine. Wow, wow, kann mich irgendjemand sehen? Schwer wie tausend Steine. Nicht schlecht. Helene nickt anerkennend. Aber dann kann sie doch nicht